Inshallah ta'ala, wir werden ein Buch studieren von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, das zusammengesetzt worden ist, also von seinen Büchern. Dieses Buch ist ein sehr, sehr wichtiges Buch für jeden Muslim und jede Muslima. Niemand darf über diese Themen, die der Sheikh hier, rahimahullah, erwähnt, unwissend sein. Und wir werden inshallah ta'ala diese Erklärung kurz fassen. Vieles ist euch schon bekannt, alhamdulillah, für die Brüder, die hier sind. Dann dient es als Wiederholung für das, was wir gelernt haben oder das, was ihr gelernt habt. Und es werden Sachen erwähnt, inshallah ta'ala, die neu sind für euch, die das bestätigen und befestigen, was wir an Iman an Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und wir werden über das Thema At-Tawhid reden. Und At-Tawhid, barakallahu fikum, gehört zu den wichtigsten Themen, weil der Islam baut auf dem Tawhid. Ohne Tawhid gibt es kein Islam. Und das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Wir fangen an, inshallah ta'ala, und machen eine Einführung in bestimmten Sachen. Wir werden über Ahlus Sunnah wal Jama'a reden. Wer ist Ahlus Sunnah wal Jama'a? Und wir werden über den Iman ganz kurz sprechen. Inshallah ta'ala. Ahlus Sunnah, wer ist Ahlus Sunnah wal Jama'a? Ahlus Sunnah wal Jama'a sind zwei Wörter. Ihr hört schon. Ahlus Sunnah und Al-Jama'a. Die Leute oder die Anhänger von der Sunna und die Jama'a. Wer ist die Jama'a? Das ist die Gemeinschaft. Und auf die werden wir inshallah ta'ala auch eingehen. Ahlus Sunna, barakallahu fikum, sind die Leute, die sich auf die Sunna des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba geeinigt haben. Ihre Aqida, ihre Taten, ihre Aussagen, alle basieren darauf. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala sagt: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Und haltet fest am Seil Allahs und spaltet euch nicht. In Surat Ali Imran, Vers 103. Wa Tirmidhi rahimahullah erklärt, wer ist die Jama'a in seinen Sunan. Er sagte, erklären zu der Jama'a an der Ahlul Ilm. Die Jama'a sind bei den Gelehrten Ahlul Fiqh wal Ilm wal Hadith. Das sind die Gelehrten des Fiqh, des Wissen, des Hadith. Und Al-Barbahari, rahimahullah, geht noch tiefer in Al-Sharh al-Sunnah und sagt, auf was die Jama'a baut. Und das ist unsere Aqidah und das ist unser Manhaj. Er sagt, und das Fundament, auf dem die Jama'a baut, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sie sind die Gefährten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimahumullah, ajma'in. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sich ihnen allen erbarmen. Hum ahlus sunnah wal jama'a. Sie sind ahlus sunnah wal jama'a. Faman lam ya'khudh anhum faqad dal wabtada'. Wer nicht von ihnen nimmt, yani von den Sahaban, ist irregeleitet und hat erneuert. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Und jede Erneuerung ist eine Irreleitung. Die Irreleitung und ihre Anhänger sind alle in Jahannam, sagte er, rahimahullah. Und im Buch Al-Ba'ith fi Inkar al-Bid'a auf der Seite 91 sagt der Gelehrte, rahimahullah, erklärend, حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة. Immer wenn, barakallahu fikum, der Befehl kommt, festzuhalten an der Jama'a, so ist damit gemeint, Lusumul Haqq wa Tiba'ihi. Das Festhalten an der Wahrheit und es zu befolgen. Wa in kana al-mutamassik bihi qalilan. Und auch wenn diejenigen, die an der Wahrheit festhalten, wenige sind, wal mukhalif kathiran. Und auch diejenigen, die ihr widersprechen der Wahrheit, dass sie viele sind, haltet man fest an der Wahrheit. Also man schaut nicht auf die Menge, sondern schaut, dass man die Wahrheit kennenlernt und an der Wahrheit festhält und Allah um Befestigung und Standhaftigkeit bittet, bis zu dem Tag, an dem man Allah subhanahu wa ta'ala trifft. لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Denn die Wahrheit ist, was sagt er? Die Wahrheit ist das, wo die erste Jama'a, die erste Gemeinschaft in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten sind. وَلَا نَظِيرٌ إِلَى كَثْرَةِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ بَعْدِهِمْ. Und wir schauen nicht auf diejenigen von den Leuten der Erneuerer, die ihnen widersprochen haben, nach ihm. Das ist sehr, sehr wichtig. Und Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu erklärt, dass es nicht wichtig ist, wenn es keine Leute gibt, die auf der Wahrheit sind, dass man selber nicht auf der Wahrheit sein sollte. Nein, er erklärt uns, was ist die Jama'a? Al-Jama'atu ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdak. Al-Jama'a ist das, was die Wahrheit übereinstimmt, auch wenn du alleine bist. Du bist an dem Tag dann die Jama'a. Wenn die ganzen Leute irre gegangen sind und du hältst fest an der Wahrheit, so bist du die Jama'a und du bist die Umma. Und Nu'aym ibn Hammad sagte, إِذَا فَسَتَتِ الْجَمَاعَةِ, wenn die Jama'a schlecht wurde, فَعَلَيْكَ بِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ قَبْلَ أَنْ تُفْسَدْ. Wenn die Jama'a schlecht wird, wenn anfangen die Leute irre zu gehen und nicht mehr von der Sunna und den Sahaba radiallahu ta'ala anhum nehmen und dort stehen bleiben, wo sie stehen geblieben sind, dann sagte er, rahimahullah, dann sollst du auf dem festhalten, bevor diese Jama'a schlecht wurde. Nämlich halte fest am Weg vom Rasul alayhi salatu wassalam und auf dem Weg der Sahaba radiallahu an. Und er sagte, wa in kunta wahdak, fa innaka anta al-jama'a hina idhin. Weil dann bist du die Jama'a, wenn du an der Wahrheit festhältst, auch wenn du alleine bist. Und Ishaq ibn Ruwayha, rahimahullah, einer der großen Gelehrten des Salaf, er sagte, wenn du die Juhal fragst, wer sind das Sawad al-A'zam? Sie werden sagen, Jama'atun Nas, das sind Menschen, eine Gruppe von Menschen. وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ عَالِمٌ مُتَمَسِّكٌ بِأَثَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَطَرِيقِهِ. Nein, das ist eher, sie wissen nicht, dass die Jama'a ein Gelehrter, ein Wissender ist, der festhält an den Überlieferungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und an seinen Weg. فَمَنْ كَانَ مَعْهُ وَاتَّبَعَهُ فَهُوَ الْجَمَاعَةَ. Wer mit diesem Wissenden ist, yani der mit dem Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sein Weg, seine Aqida und seine Taten nimmt und nicht überschreitet und unterschreitet und denen folgt, er ist von der Jama'a. وَمَنْ خَالَفَهُ فِيهِ تَرَكَ الْجَمَاعَ. Und wer ihn widerspricht in dieser Sache, er hat die Jama'a verlassen. Habt ihr verstanden, was die Jama'a ist? Die Jama'a ist die Wahrheit und das, was mit der Wahrheit übereinstimmt. So schau nicht heute, die Leute finden diese Jama'a gut, dann finde ich sie auch gut und folge ihnen. Morgen finden sie diese Jama'a nicht mehr gut, dann folgen sie diese Jama'a. Wir sind keine Fanclubs. Wir haben eine Aqida und wir haben ein Manhaj. Und dieser Manhaj ist, dass wir den Koran und die Sunna wie verstehen? Auf dem Weg der Sahaba. Und unsere Aqida baut nur auf Koran und Sunna. Und unsere Taten bauen nur auf Koran und Sunna. Und sag es mit Ehre. Jeder, der den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam widerspricht und dem Weg der Sahaba, ist ein Irregeleiteter. Ein Irregeleiteter. Ein Shaitan, ein kranker Shaitan, wie Sheikh Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala sagt. Ein kranker Shaitan. Möge Allah uns von den Leuten der Wahrheit sein lassen in Dunya und in Akhira. Dann sagt Ibn Battah rahimahullah, Allah warnt davor, dass man sich von der Jama'a spaltet. Wir haben gelernt, wer die Jama'a der Muslimin ist, auf was sie baut. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Und seid nicht wie diejenigen, die sich spalteten und Meinungsverschiedenheiten hatten, nachdem zu ihnen die deutlichen Zeichen kamen. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Diese werden eine gewaltige Strafe haben. So sagt er, فَأَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْإِجْتِمَاعِ عَلَى دِينِهِ وَطَاعَتِهِ. Allah hat befohlen, dass man sich zusammenbringt auf seiner Religion und auf seiner Gehorsamkeit. Und das ist der Weg, und es gibt keinen anderen Weg. Das ist Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Nochmal, Ahlus Sunnah wal Jama'ah sind diejenigen, die sich auf dem stützen, worauf der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Sahaba waren. Sie überschreiten nicht und unterschreiten nicht. Und genauso die Tabi'in, die Gelehrten der Rechtleitung. Tayyib. Und die sind genau im Widerspruch zu wen? Zu den Leuten der Bid'a. Und darauf halten wir fest. Denn unsere Aqidah ist Tawqifiyya. Sie hat sich nicht verändert von Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie halten fest, äußerlich und innerlich. Nämlich durch Taten und Aussagen und I'tiqad. Was ist der Iman bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah? Wir hatten schon oft darüber geredet, aber nur zur Wiederholung. Der Iman in der Sprache bedeutet At-Tasdiq wal Iqrar. Das heißt, es ist so etwas Bestätigst. Tayyib. Und im islamischen Sinne bedeutet es, Barakallahu fikum, die Aussage mit der Zunge, der Glaube mit dem Herzen, das Handeln mit dem Körper, er steigt durch die Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala und sinkt durch die Ungehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben gesagt, Barakallahu fikum, dass es ein Ijma' ist. Und wer hat diesen Ijma' überliefert? Darunter Imam al-Shafi'i und andere Gelehrten. Al-Imam al-Ajuri sagte, rahimahullah, Al-Imanu tasdiqun bil-Qalb. Al-Iman ist das Bestätigen im Herzen, der Glaube. Wal-Iqraru bil-Lisan, die Aussage mit der Zunge. Wal-Amal bil-Jawarih, und das Handeln mit den Körpern, mit den Taten. Wala yakunu mu'minan, der Mensch wird kein Muslim sein, also Mu'min sein, ein richtiger Mu'min, illa an yajtami' fihi hadhihi al-Khisal al-Thalatha. Außer in ihm sind diese drei Sachen vorhanden. Tayyib Ali, die Bestätigung, der Glaube im Herz, die Aussage mit der Zunge und das Handeln. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, لا يفرقون بين الإيمان والعمل والعمل من الإيمان والإيمان من العمل. Er sagte, die Salaf rahimahumullah haben nicht unterschieden zwischen den Iman und den Taten und den Taten und den Iman, weil vom Iman sind die Taten. So sagt er, فَمَنْ آمَنَ بِلِسَانِي وَعَرَفَ بِقَلْبِي وَصَدَّقَ بِعَمَلِي فَتِلْكَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى الَّتِي لَمْ فِصَامَ لَهَا. Er sagte, wer glaubt mit seiner Zunge und weiß in seinem Herzen und es bestätigt durch seine Taten, also er handelt, der hat sich an die festeste Handhabe gehalten, wo es kein Zerreißen gibt. Und dann sagt er, وَمَنْ قَالَ بِلِسَانِي وَلَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يُصَدِّقْ بِعَمَلِهِ كَانَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und wer Aussage macht mit seiner Zunge, aber keine Ahnung hat im Herzen, kein I'tiqad, und seine I'tiqad wird nicht bestätigt, sein Glaube wird nicht bestätigt durch Taten, so gehört er im Jenseits zu den Verlierern in Kitab al-Iman. Also ist deutlich, ja? Wir sind nicht wie die Murji'a. Die sagen, Hauptsache La ilaha illallah und fertig. Wir haben Jahmiya heute. Wir haben die schlimmste Sorte der Murji'a. Tayyib. Was ist die erste Pflicht, die Allah subhanahu wa ta'ala uns auferlegt hat? Sagen die Gelehrten, wisse möge Allah subhanahu wa ta'ala dir barmherzig sein, das erste, was Allah azza wa jal auf die Diener verpflichtet hat, dass sie es lernen und danach handeln, ist der Kufr bit-Taghut. Das ist das erste, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat. Denn Allah sagt, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرَّةِ الْوُثْقَى لَنْ فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Derjenige, der den Kufr in den Tagut macht und er glaubt an Allah, der hat sich an die festeste Handhabe gehalten, wo es kein Zerreißen gibt. Wallahu sami'un alim. Das heißt, Allah Azza wa Jal hat hier den Kufr in den Tagut vorgestellt, bevor man an den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala verinnerlicht. Weil niemand kann Muslim sein, wenn er nicht die Tawarit, den Schirk ablehnt. Tayyib, du musst erstmal dein Herz reinmachen von diesen Schirkiyat. Und dann, wenn dein Herz rein ist, dann kommt der Iman in Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagen die Gelehrten, der Kufr in den Tagut wurde zuerst erwähnt, weil es Schirk ist und eine Najasa, eine Unreinheit. Und egal wann dieser Schirk mit dem Herzen sich vermischt, hat er die natürliche Fitra und die Reinheit verschmutzt. Deswegen, der Tauhid gehört zu den gewaltigsten Reinheiten und den gewaltigsten Sachen. Und er kann nicht mit Schirk zusammenkommen. Tayyib. Deswegen, das Erste ist, dass der Diener sein Herz von dem Schirk reinigt und dann den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala verinnerlicht. Nicht andersrum. Wenn du es andersrum machst, Allah wird es nicht von dir annehmen. Wenn du sagst, ich glaube an Allah, aber du hast Schirk im Herzen, so wird dein Iman an Allah subhanahu wa ta'ala nicht akzeptiert. Und auf diesen zwei Säulen baut der Islam. Baut die Kalima La ilaha illallah. Der Kufr in den Tahut und der Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie viele machen das nicht? Die meisten Menschen. Und wie oft lesen wir im Koran, dass Allah befiehlt, dass wir die Tawagit ablehnen. Was sagt Allah Azza wa Jal? Er sagt, und wir haben wahrlich in jeder Gemeinschaft einen Gesandten geschickt, der ihnen predigte, dient Allah und meidet den Tagut. Und Allah sagt, für diejenigen, die behaupten, an das zu glauben, was auf dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden ist und was vor ihm herabgesandt worden ist, was sagt Allah über sie? Alam tara ila alladhina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Allah sagt, siehst du nicht diejenigen, die behaupten, sie behaupten einfach nur, sie behaupten an das zu glauben, was zu dir, ja Muhammad, herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt worden ist. Und dann gehen sie zum Tagut, um gerichtet zu werden vom Tagut, anstatt zu Allahs Buch und der Sunna des Gesandten Allahs. Und was hat Allah gesagt weiter? Und ihnen wurde befohlen, den Kufr dagegen zu machen. Ihnen wurde befohlen, den Kufr dagegen zu machen. Wie macht man den Kufr in den Tagut? Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, sagt, أن تعتقد بطلان عبادة غير الله. Das Erste, dass du glaubst, dass jeder, der einen anderen außer Allah anbetet, dass es batil ist, dass es falsch ist. Das musst du im Herzen haben. Dann, dass du es unterlässt und dass du es hasst und dass du diejenigen, die das machen, zu Kuffar erklärst und sie verfeindest. Was heißt verfeindest? Dass du sie nicht magst. Dass du nicht mit ihnen Freundschaft schließt. Dass du nicht sagst, ihr seid auf dem richtigen Weg. Wir sind Brüder. Nein, wir sind keine Brüder. Na'am. Was ist der Tagut? Ibn al-Qayyim sagt, Tagut ist alles, was überschreitet der Diener von den Grenzen. Entweder das, was man anbetet oder befolgt, oder gehorsam ist. So sagt er, so ist der Tagut, kullu qawmin, man yatahakamuna ila ghayrillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. So ist der Tagut, alles, wo die Leute hingehen und dort Urteile suchen, anstatt bei Allahs Buch und der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam. Au ya'budunahu min dunillah. Oder sie beten ihn an, neben Allah. Aber hier muss ich kurz was unterstreichen. Nicht jeder, der angebetet wird, ist ein Tagut. Richtig? Isa a.s. Er wird angebetet. Bedeutet das, dass Isa ein Tagut ist? Nein. Warum? Weil Isa nicht zufrieden ist mit dieser Ibadah. Versteht ihr? Jeder, der dazu aufruft, ihn zu gehorchen, ihn anzubeten, gehorchen im Sinne nicht nach dem Buch Allahs und der Sunna des Gesandten Allahs, ist ein Tagut, denn es ist verpflichtend für dich, ihn so abzulehnen und darum zu glauben, dass er ein Kafir ist und alle, die ihn folgen in dieser Sache und dass du ihn hast und dass du dich von dieser Sache lossagst. Und du wirst sehen, dass die meisten Leute in diesen Schirk gefallen sind. Sie sind von der Ibadah zu Allah zu Ibadah von den Tawarit gefallen. Richtig oder nicht? Jeder, der dem widerspricht, was Allah herabgesandt hat und diesen Leuten in diesen Sachen folgt, hat sich einen Ilah neben Allah subhanahu wa ta'ala genommen. Wer sind die Tawarit? Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab sagt, die Großen, die Köpfe von den Tawarit, es gibt viele. Der erste ist der Shaitan. Der erste ist der Shaitan. Derjenige, der ruft, dass man einen anderen neben Allah subhanahu wa ta'ala anbetet. Allah azza wa jalla hat uns befohlen, dass wir ihn anbeten und nicht den Shaitan folgen und ihn anbeten. Denn die Gehorsamkeit und die Anbetung oder die Anbetung zum Shaitan ist die Gehorsamkeit zum Shaitan in allem, was Allah azza wa jalla verboten hat. Du folgst nicht mehr Allah, sondern du folgst den Shayatin. Zweite ist derjenige, der mit anderem richtet, was nicht Allah herabgesandt hat. Alle diese Tyrannen sind Tawarit. Allah Azza wa Jal sagt, und siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir herabgesandt worden ist und das, was vor dir herabgesandt worden ist und sich bei den Urteilen zu den Tawarit wenden, wohin doch befohlen worden ist, den Kufr daran zu begehen, aber der Shaitan will sie weit in die Irre führen. An-Nisa. Der dritte ist derjenige, der die Ahkam von Allah Azza wa Jal ändert. طيب. Der ändert. Der macht halal, was Allah haram gemacht hat. Der macht haram, was Allah halal gemacht hat. Und der andere ist derjenige, der mit anderen richtet, außer dem, was Allah herabgesandt hat. Und das ist nicht Kufr, duna Kufr. Das bedeutet, das ist der Kufr, der nicht aus dem Islam bringt. Wann diese Bedeutung eintritt, ja, das werden wir inshallah ta'ala besprechen, weil das hat was mit was zu tun? Mit einem Richter, der in einem islamischen Land ist, wo die Scharia herrscht und er urteilt mit der Scharia, nur seine Hawa hat ihn in diese Mas'ala überwältigt, aber er hat das nicht zu halal gesehen und er sieht sich sündig. Dann sagen wir, das ist Kufr duna Kufr. Alles andere ist Kufr, Mukhrij min al-Millah. Habt ihr verstanden? Nicht einer kommt und er macht Gesetze und er sagt, der Islam hat nichts mit uns zu tun und so weiter. Das ist es. Und das ist die einzige Sache, wo die Ulama, rahimahumullah, das so erwähnt haben. Der vierte ist derjenige, der behauptet, das Verborgene zu kennen. Tayyib. Allah Azza wa Jal sagt, der Kenner des Verborgenen, er lässt keinen von seiner, also von dem Verborgenen, wissen, außer einen Gesandten, mit dem er zufrieden ist. Er gibt ihn Wahi. Aber jeder, der behauptet, das Verborgene zu kennen, ist ein Tarut. Und wenn wir sagen, er ist ein Tarut, dann heißt es, dass wir ihn auch so behandeln wie ein Tarut. طيب. Allah sagt, keiner weiß das Verborgene in den Himmel und den Erden außer Allah. Genauso heute, diejenigen, kennt ihr das mit den Kaffeetassen? Nicht nur Karten legen oder einer behauptet, er... Viele machen das, wo muslimische Länder sind. Ja, das sind auch Tawarit. Ja. Und der fünfte ist derjenige, der angebetet wird und er dazu ruft und damit zufrieden ist. Tayyib. Zum Beispiel der Papst. Zum Beispiel die Mashayikh von den Sufis. Zum Beispiel die Tawarit wie Erdogan und ihresgleichen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wer sagt, ich bin ein Ilah, ja, diesen werden wir Jahannam in Jahannam bringen. Und mit den Ungerechten, so werden wir die Ungerechten bestrafen. Al-Ilah, barakallahu fikum, ist der Gott, so übersetzt. Und das bedeutet genau dasselbe. Das ist alles, was du Anbetung hin zuschreibst. Ja. Alles, was du anbetest. Egal was es ist, sei es nur ein Blatt oder ein Cent oder Grab, egal was. Was bedeutet der Iman an Allah subhanahu wa ta'ala? Das bedeutet, dass du fest glaubst, dass er der einzige Ilah ist, der das Recht hat, angebetet zu werden, einzig und alleine. Und dass du dich von allen Ibadat neben ihm lossagst und sie als falsch siehst. Und jeder, der angebetet wird, ihn ablehnst. und dass du die Leute des Ikhlas, die Leute des Tawhid liebst und sie als Freunde und Verbündete nimmst. Und dass du die Leute des Schirk und die Leute des Kufr und des Schirk ablehnst und hasst und verfeindest. Und das ist die Milla von Ibrahim. Ja? Wir schließen keine Freundschaften mit denen, die andere neben Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Oder wir mögen sie nicht. Denn wer das macht, hat eine Katastrophe gemacht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt über das Beispiel, das schönste und beste Beispiel ist Ibrahim. Und ihr hattet in Ibrahim ein schönes Beispiel. Beispiel, ihr sollt ihm folgen. Allah sagt in einem anderen Vers, فَتَّبِعْ مِلَّةَ Ibrahim. Folge der Milla von Ibrahim. Allah sagt nicht, wenn du willst, oder es ist nur ein schönes Beispiel, ich erzähle dir davon. Nein, du musst der Milla von Ibrahim folgen. Okay, und was ist die Milla von Ibrahim? Erstmal, was bedeutet dieses Wort Milla? Die Ulama sagen, Al-Milla ist die Abweichung vom Schirk zur Ibadah zu Allah. Die Abweichung vom Schirk und der Tawhid zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie praktizieren wir die Milla von Ibrahim? Allah subhanahu wa ta'ala sagt über Ibrahim und diejenigen, die mit ihm waren, als sie zu ihrem Volk sagten, stellt euch das mal vor. Ajib, verstehst du, man sagt, nur Ibrahim und die mit ihm waren die einzigen Mu'minin auf der ganzen Erde. Sie haben sich von ihnen allen losgesagt. Stell dir das mal vor, dass sie zu ihnen sagen, inna bura'a minkum, wir sagen uns los von euch. Und das, was ihr neben Allah anbetet, kafarna bikum, wir erklären euch zu Kuffar. Juden sind Kuffar, Christen sind Kuffar, Hindus sind Kuffar, Feueranbeter sind Kuffar und so weiter. Kafarna bikum. Reicht das? Nein, er sagt noch, وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ. Zwischen uns und euch ist Feindschaft und Hass. أَبَدًا. Immer. حَتَّ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدًا. Bis ihr an Allah Azza wa Jal einzig und alleine glaubt. Bis ihr Allah Azza wa Jal einzig und alleine anbetet, nicht nur glaubt. Und euch von dem Gegenteil lossagt. Dann wird die Feindschaft zur Freundschaft, der Hass zur Liebe. Das sagen alle Gelehrten, rahimahumullah. Und es ist verboten, dass der Muslim die Kuffar mag und die Kuffar als Verbündete gegen die Muslime nimmt. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das weiß. Die drei Fundamente, die verpflichtend sind auf jedem Muslim, dass er sie weiß. Tayyib, erstmal, was ist das Wissen? Das Wissen ist das Gegenteil von Al-Jahl, die Unwissenheit. Und das Wissen ist, eine Sache so zu verstehen, wie sie wirklich ist. 100%. Und das Wissen in der Scharia bedeutet die Kenntnis von der Rechtleitung und ihr Beweis. Oder die Kenntnis der Rechtleitung mit dem Beweis. Das ist richtiger. Und der Asr oder Al-Usul ist Plural von Asr und Al-Asr ist das, worauf gebaut wird. Wo anderes auf ihm baut. Das ist das Fundament einer Sache, auf dem gebaut wird. Okay? Und die drei Fundamente, die der Sheikh rahimahullah sagt, sind die Fundamente, nämlich in einem Hadith, wenn wir sterben, möge Allah sich uns erbarmen und uns als Muslime sterben lassen, kommen die zwei Engel und fragen uns, man Rabbuk, ma dinuk, man Nabiyuk. Das sind die drei Fundamente. Wer ist dein Herr, was ist dein Dien und wer ist dein Prophet? So sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, der Mu'min, mögen wir von ihnen sein und möge Allah uns befestigen im Grab. Er sagte, Rabbi Allah, mein Herr ist Allah. Wa dini al-Islam, mein Dien ist al-Islam. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und mein Prophet ist Muhammad. Dann werden sie zu ihm sagen, Sadakt. Und das ist die letzte Fitna, die den Mu'min trifft, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aber der Munafiq oder der Zweifler, sie werden sagen, ha, la adri, sami'tu an-nas yaqulun shay'an faqultu. Ich habe die Menschen gehört, sie sagen etwas und ich habe es nachgesagt. So wird ihm mit einem Eisen Stab oder Eisenstange geschlagen. Also alles wird ihn hören, außer die Menschen und der Dschinn. Und wenn sie es hören würden, dann würden sie sterben. Dann würden sie sterben, wa'iyadu billah. Das wird bei Imam Ahmad überliefert. Das heißt, wir müssen diese drei Sachen kennen, an sie glauben und danach handeln, äußerlich und innerlich. Was sind diese drei Fundamente? Brüder, das ist ajib, weil wir sehen diese Sache hier in der Dunya. Die meisten haben keinen richtigen Glauben, sondern die übernehmen, was der Fernsehen sagt, was der Opa sagt, was Dings sagt. Ich glaube, Islam ist so. Welche sind diese drei Fundamente? Wir haben gesagt, diese drei Fragen. Der erste Fundament von allem ist, zu wissen, wer Allah ist. Und wie weißt du, wer Allah tabaraka wa ta'ala ist? Indem du forschst, wie er sich selbst beschrieben hat in seinem Buch und in der authentischen Sunna vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam. Von seiner Einzigkeit, yani den Tawhid in Bezug auf seinen Namen und Eigenschaften und seinen Taten und sein Wesen. Und dass er der Herr, Ar-Rabb und der Herrscher und von allem ist und dass ihm alles gehört. Und dass es keinen Ilah gibt außer ihm und keinem, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer ihm. Subhanahu wa ta'ala. Okay, deutlich? Weil ihr kennt das. Zweitens, die Kenntnis über den Islam. Oder die Kenntnis über den Din. Und der Din ist der Islam. Und der Islam ist das, wie wir Allah Azza wa Jal anbeten, wie wir an Allah glauben, wie wir beten, wie wir fasten und so weiter. Okay? Die Gelehrten sagen, der Din im islamischen Sinne bedeutet, dass es ein allgemeines Wort ist oder eine allgemeine Sache, mit dem Allah Azza wa Jal angebetet wird und befohlen hat, dass er angebetet wird. As-Sa'di rahimahullah ta'ala sagt, das ist die Ergebenheit Allah Azza wa Jal einzig und alleine gegenüber, äußerlich und innerlich, in dem, was er subhanahu wa ta'ala offenbart hat, auf der Zunge seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Also, nicht nur Aqida, sondern auch die Taten, die anderen Taten. طيب. Wer ist der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Er ist der Vermittler bezüglich der Botschaft Allah Azza wa Jal. Denn Allah Azza wa Jal hat auf ihm den Koran herabgesandt. طيب. So ist verpflichtet für jeden Muslim, dass er ihn kennt, an ihm glaubt, Wissen von ihm hat und Allah subhanahu wa ta'ala genauso anbetet, wie er Allah azza wa jal angebetet hat. Was ist der Iman an ihm? Der Iman an das, was er offenbart bekommen hat, dass er der letzte Prophet und Gesandte ist und dass du alles bestätigst, was er sagte und gehorsam bist in dem, was er befiehlt und von dem fernbleibst, was er verboten hat und Allah nur so anbetest, wie er es dir vorgemacht hat. Nämlich, wie es offenbart worden ist. Ist deutlich für euch. طيب, dann sagt der Sheikh, wenn zu dir gesagt wird, wer ist dein Herr? So sage, mein Herr ist Allah, der mich erzogen hat und alle Weltbewohner. Durch seine Gnade und er ist derjenige, den ich anbete. Ich habe keinen anderen, den ich anbete, außer ihm, subhanahu wa ta'ala. Wer ist Ar-Rabb? Ar-Rabb hat mit drei Sachen zu tun, Brüder. Wenn wir sagen Ar-Rabb, wir meinen Tawhid al-Rububiyya, nämlich, dass er der Erschaffer ist, der Herrscher und der Verwalter von allen Angelegenheiten. Er ist der Schöpfer von allem und der Herrscher von allem und ihm gehört alles und er ist derjenige einzig und alleine, der alles verwaltet. Das bedeutet, wer lässt leben? Allah alleine. Wer lässt sterben? Allah alleine. Wer versorgt? Allah alleine. Wer verwaltet? Allah alleine. Was bedeutet Ibadah? Al-Ibadah in der Sprache bedeutet die vollständige Liebe mit der vollständigen Erniedrigung und Unterwerfung. Das ist Al-Ibadah. Und die Ibadah baut, barakallahu fikum, auf Liebe, auf Angst und Hoffnung. Diese drei Sachen müssen in einem Zustand sein. Ja? Du musst dir vorstellen, ein Vogel, wenn er fliegt, sagen wir, die Liebe ist der Kopf. Die Angst und die Hoffnung sind die zwei Flügel. Wenn eins überwiegt oder eins nicht vorhanden ist, kann der Vogel richtig fliegen? Wenn du Allah anbetest, dann betest du ihn mit Liebe, mit Angst und Hoffnung an. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sagt, I'lam, wisse, dass die Sachen, die das Herz bewegen in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, drei sind. Die Liebe, die Angst und die Hoffnung. Und die stärkste von ihnen, sagt er, ist die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, denn sie wird bleiben in der Dunya und in der Akhir, im Gegensatz zu der Angst, denn sie wird im Jenseits vergehen, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Wahrlich, die Verbündeten, die Nahestehenden Allah subhanahu wa ta'ala, sie werden keine Angst und sie werden nicht traurig sein im Jenseits. Tayyib, auf diese drei Sachen baut die Ibadah, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah gesagt hat. Das bedeutet, du liebst Allah, und wie kannst du Allah lieben, indem du Allah kennenlernst? Und wie liebst du Allah? Du musst wissen, dass Allah dich erschaffen hat. Und er hat alles erschaffen, was du liebst. Bruder, wenn du vorstellst, ein Bruder kommt zu dir und er macht dir ein schönes Geschenk, was du magst. Und er hilft dir und unterstützt dich. Er bringt dir ein Auto, was vielleicht schenkt dir ein Porsche oder ein Mercedes von der neuesten Klasse. Ja, er nimmt deine Kinder, bringt sie ins Krankenhaus. Er kauft dir Essen und Trinken und so weiter. Wie wirst du diesen Bruder mögen? Du wirst ihn mögen oder nicht? Wir sagen, Subhanallah, ein guter Bruder. Oder nicht? Und Allah ist derjenige, der diesen Bruder erschaffen hat und diese Versorgung gegeben hat und dir alles gibt. Ach, er lässt dein Herz schlagen die ganze Zeit. Oder nicht? Er lässt dein Herz schlagen. Musst du das Herz selbst zum Bewegen bringen? Wenn du schneller läufst, musst du das Herz auf schnell einstellen. Und wenn du langsamer läufst, musst du es langsamer einstellen. Weil ihr wisst, wenn das Herz zu stark pumpt und zu viel Blut in die Venen fließen, kann es zu Schäden für die Organe führen. Wenn du schläfst, musst du dich die ganze Zeit kümmern, das Herz in die Hand halten und so pumpen und nicht zu schnell und nicht zu lang. Allah nimmt dir das ab. Und deine Kinder, die du liebst so sehr, ja, wer hat sie dir gegeben? Allah. Sag, und so viel, Achi, er gibt dir die ganze Zeit. Und du sündigst noch und er sagt nicht zu dir, Khalas, weil du sündigst, ich werde mich nicht mehr um deine Angelegenheiten kümmern. Nein, er gibt dir noch, auch wenn du sündig bist. Und Subhanallah, wenn du ihm anbetest und du stirbst, er wird dir noch verzeihen. Und er wird dir Al-Jannah geben. Er wird dir das geben, was du niemals gesehen hast, von dem du niemals gehört hast und was dein Herz sich niemals wünschen kann und dein Auge nie gesehen hat. Für die Ewigkeit. Wer sind wir, Subhanallah, dass Allah uns das gibt? Für diese wenigen Taten. Versteht ihr? Es gibt Engel, Achi, die seit sie erschaffen sind, die sind im Sujud oder im Rukur. Die ganze Zeit. Und Allah weiß am besten, wie lange sie leben, wie viele Tausende von Jahren. Oder vielleicht Millionen von Jahren. Und dann werden sie kommen und sagen, ja Allah, wir haben dich nicht angebetet, wie es dir gebührt. Und wie ist es mit uns, wir sündigen, unwissend. Und Allah Azza wa Jal sagt, ja Ibadi, o meine Diener, die ihr so verschwenderisch seid gegen euch, yani, ihr habt so viel gesündet. Verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Allah vergibt alles. Allah vergibt alles und er gibt dir Al-Jannah. Aber er straft auch. Deswegen, so lernt man Allah subhanahu wa ta'ala kennen, indem man weiß, wer Allah ist. Durch seinen Namen, seine Eigenschaften, Taten, sein Wesen, was er dir gibt. Jeder lernt Allah anders kennen. Jemand lernt ihn durch die Versorgung kennen, andere lernt ihn durch die Liebe kennen und so weiter. Sach oder nicht. Deswegen möge Allah die Liebe zu ihm steigern. Und deswegen sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in einem Dua, er sagte, oh Allah, dass deine Liebe die höchste ist. Und gib mir die Liebe derjenigen, die dich lieben. Möge Allah uns das geben. Und wie kannst du die Hoffnung gegenüber Allah Azza wa Jal haben? Wenn du handelst, erhoffe den Lohn. Erhoffe, dass Allah sich dir erbarmt und dich in Jannah bringt. Und wie fürchtest du Allah, indem du handelst und hoffst das Gute und gleichzeitig bittest du Allah darum, dass er dich vor seiner Strafe und der Hölle bewahrt. Versteht ihr? Denn die Khawarij beten Allah nur mit Angst an. Und die Murji'a nur mit Hoffnung. Sah oder nicht? Und das, ihr seht das auch im Christentum. Bei denen ist Allah nur Liebe. Alles ist Liebe. Mit Zunge, ja. Liebe. Gott liebt dich, egal was du machst. Gott liebt dich. Ja, und die Lüge nach ihm. Und die Lüge nach ihm. طيب, bei uns, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَنَبِّ عِبَادِي, sag meinen Diener, dass ich Al-Ghafur, Al-Rahim bin. Ich bin derjenige, der viel verzeiht und barmherzig ist. وَأَنَّ عِبَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. Aber meine Strafe ist die gewaltige Strafe. Okay. Was ist die Ibadah an sich? Al-Ibadah ist, barakallahu fikum, ein allgemeines Wort, mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und zufriedenstellt, von Aussagen, Taten, die offen und verborgen sind. Wir haben darüber geredet. Und so sagen wir, die Regel ist, jeder, der eine Ibadah zu einem anderen außer Allah azza wa jalla zuschreibt, was ist er? Sein Hukum, er ist Mushrik. Was ist, wenn er unwissend ist? Es ist Mushrik. Tayyib, Muhim, auf jeden Fall wichtig ist eine Sache, wenn jemand zu euch kommt und sagt, derjenige, der in großen Schirk gefallen ist, kann entschuldigt sein, was sagen wir zu ihm? Gibt es keine Entschuldigung. Er sagt aber, der lebt in der Wüste in Afrika, ganz unten, dort gibt es gar nichts, wo er das Wissen erlangen kann. Khalas, er ist Mushrik. Ob er ist Mushrik, aber Muhim, Hukum, das ist diese Regel. Ja, okay. Zweitens, wenn zu dir gesagt wird, was ist dein Dien? So sag, mein Dien ist der Islam. Und der Islam ist, sich Allah Azza wa Jal zu unterwerfen mit dem Tawhid. Und die volle Unterwerfung mit der Gehorsamkeit. Und die Lossagung vom Schirk und seinen Anhängern. Die Unterwerfung, yani die Erniedrigung vor Allah Azza wa Jal, mit dem Tawhid, dass du Allah einzig und alleine machst in der Ibadah. Ihm unterworfen zu sein durch die Gehorsamkeit, so sagen die Gelehrten, es reicht nicht zu sagen, ich unterwerfe mich und ich bin demütig zu Allah subhanahu wa ta'ala. Nein, du musst auch das ausführen, was Allah dir geboten hat und von dem fernbleiben, was Allah dir verboten hat. طيب. Und diese Ibadah musst du auch einzig und alleine für Allah subhanahu wa ta'ala verrichten. Denn er sagt, Bittawhid. Was ist das Gegenteil von der Tawhid? Schirk. Na. Und die Lossagung von den Schirk und von seinen Anhängern. Dass du dich lossagst von dem großen und dem kleinen Schirk. Und wenn zu dir gesagt wird, wer ist dein Prophet? So sagt, das ist Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim. Also ist sein Name und sein Vater und sein Großvater und woher kommt. Allah hat ihm geschickt. Was ist die Aufgabe des Gesandten? Allah hat ihn geschickt als Warner und Frohbotschafter. Als Rufer zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und als letzter Prophet und Gesandter. Zu allen Menschen und Djinn. Zu den Arabern und Nicht-Arabern. Wer ihn gehorcht und ihn folgt und so stirbt als Muslim, ohne Allah was beizugesellen, wird ins Paradies gehen, so Allah will. Und wenn er ihm nicht folgt, so wird er nicht in Al-Jannah eingehen, wenn er so stirbt. Und er ist, sallallahu alaihi wasallam, der Diener, der nicht angebetet wird, der Gesandte, der nicht der Lüge erklärt wird, vielmehr wird ihm Gehorsamkeit geleistet und ihm wird gefolgt in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat. Tayyib, so ist es sehr, sehr wichtig für uns, dass wir ihn kennen. Den Gesandten Allahs, wer ist das? Den Glauben an ihn verinnerlichen, ihn lieben, ihn gehorsam sind, ihn hochschätzen und respektieren und ehren, denn Allah hat das so herabgesandt. Derjenige, der glaubt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht der letzte Prophet und Gesandte ist, was ist sein Hukum? Der ihm nicht gehorcht, er betet nicht mal fünfmal, ist Kafir. Wer ihn nicht respektiert, ist Kafir. Wer ihn beschimpft, ist Kafir. Auch wenn er sagt, ich liebe ihn und wie du liebst ihn und beschimpfst ihn. Wie du respektierst ihn und du gehst mit seiner Sunna nicht um, wie man mit seiner Sunna umzugehen hat. Du respektierst Erdogan seinen Kufr mehr als diese Gehorsamkeit, die Allah Azza wa Jal dir befohlen hat. Sach oder nicht? Wir machen danach weiter, wenn ihr Kraft habt. Inshallah. Assalamu alaikum.